Mausmann ist ein zierlicher Mann, dessen Gesicht tatsächlich dem eines sympathischen Nagetiers ähnelt. Bei Tag betreut Mausmann einen Investmentfonds und lächelt höflich. Abends kocht er leidenschaftlich und lächelt strahlend. Sein Kalbsfond überzeugt im Skills-Test eines mehrwöchigen TV-Kochwettbewerbs und Mausmann schafft es in die zweite Runde. Während der Team-Challenge im Viertelfinale soll ein asiatisch inspiriertes Menü für 100 Leute entworfen und zubereitet werden. Kurzzeitig scheint es, als ließe sich Mausmann von einem intriganten Co-Koch namens Kevin ausboten, doch weiß er sich auch hier zu behaupten. Schließlich ist westöstliche Fusion-Küche sein Spezialgebiet. Inzwischen erscheinen im Internet erste Mausmann-Fanseiten. Go Mausmann! Mausmanns Interpretationen französischer Klassiker im Halbfinale sind nicht fehlerfrei. So mahnt ein Juror die mangelnde Würze von Mausmanns Teufelsrochenleberrouladen an. Jedoch beeindruckt Mausmann mit der innovativen Anwendung beachtlicher Skills. Nirgends mehr als bei einer Mango-Mille-Feuille, zu der er asiatisch aromatisierte Mango-Jelly serviert und sich so den Einzug ins Finale sichert. Der Schlüssel zu den Herzen der Zuschauer ist Mausmanns schüchtern freudiges Zähnefletschen, das jeden seiner Teilerfolge begleitet. Je mehr Skills er unter Beweis stellt, desto freudiger fletscht er sich in den Kultstatus hinein. Landesweit werden Public Viewings des TV-Kochwettbewerbsfinales organisiert. Und immer häufiger hallt in den Straßen der Städte ein neuer Schlachtruf wider. Mausmann, Mausmann, Mausmann, Mausmann, Mausmann, Mausmann, Mausmann, Mausmann, Mausmann, Mausmann, Mausmann, Mausmann, Mausmann, Mausmann, Mausmann, Mausmann, Mausmann. Mausmann gewinnt den TV-Kochwettbewerb unter Zubereitung einer komplexen und innovativ präsentierten Bento-Box. Fortan betreut er keinen Investmentfonds mehr, sondern schließt Werbeverträge ab und plant sein eigenes Thai-Bistro. Doch führt ihn schlechte Beratung im Innendesign an den Rand des Bankrotts. Mausmann emigriert und fällt in einer fernöstlichen Bambushütte dem Vergessen anheim.